Niemandsland. Niemandsland en Contrabanda FM 91.4. Ein neues Niemandsland beginnt. Seien Sie herzlich willkommen. Wir befinden uns in der Woche zwischen dem 7. und dem 14. September 2020. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz hier auf Contrabanda 91.4 FM in Barcelona, Niemandsland. Heute ist der erste leicht herbstlich angehauchte Tag seit langer Zeit. Die Temperatur an der Plaza Real hier im Zentrum von Barcelona beträgt so gefühlte, na sagen wir mal 20 Grad, also kein Vergleich zu dem 30 Grad schwüle Wetter der vergangenen Tage. Auch sind Regenschauern über der Stadt niedergegangen heute Nacht. Das Studiofenster steht weit offen und eine schüchterne Sonne bricht sich durch die Wolkendecke Bahn. Die Welt draußen, so scheint mir, ist definitiv eine andere geworden. Eine Rückkehr zur alten Normalität wird immer unwahrscheinlicher, so sehr auch alles darum zu kämpfen scheint. Die Lage bleibt unübersichtlich, konfus, widersprüchlich und besorgniserregend. Die Probleme häufen sich inzwischen an. Mehrere sich überlagernde Krisen laufen gleichzeitig ab. Die ökonomische Krise, die sanitäre Krise, die soziale Krise. Und jetzt auch noch bald eine finanzielle Krise. Gestern Abend hat die chinesische Staatsführung in einem pompösen Siegesfestakt das Coronavirus im Lande offiziell für besiegt erklärt. China sei befreit vom Übel der Pandemie. Ja, die haben es leicht. In einem Land ohne Opposition und freier Presse lässt sich so eine Sache gut inszenieren. Unsere Herrschaften hier sind sich da weniger einig. Ohne zentrales Kommando in diesem Virenkrieg, ohne klare Fronten und ohne den Feind überhaupt genügend studiert und erkannt und lokalisiert zu haben, bombardieren Sie uns und mit Ihnen Ihre Medien mit Zahlen, halbgebackenen Maßnahmen, Gezänk und Parteienstreit. Selbst die Wissenschaftler widersprechen sich. Sagt Drosten, 7 Tage Quarantäne seien genug, sagen andere automatisch das Gegenteil. Dass das nicht reiche, 14 Tage, 10 Tage und so weiter und so weiter. Dann heißt es wochenlang, Schweden, ja, Schweden habe einen Irrweg beschritten und jetzt jubelt der Spiegel und andere Medien plötzlich wieder der schwedischen Methode zu. Ja, Schweden habe alles richtig gemacht. Und so geht das immer weiter. Und die Menschen, die werden immer verstörter, verängstigter, aber auch rebellischer und trotziger. Auf der Anti-Corona-Demo in Berlin vor 14 Tagen lachten die LTG-Q-Freaks über die Aluhut-Fraktion. Die wieder lachte über die Schwulen-Fraktion und die Transgender-Fraktion. Haha, wie doof die anderen sind. Behaupten, das Virus komme vom Mobilfunkturm. Haha. Oder sie lachen über die Bill Gates-Schuld-Fraktion. Haha, sind die blöd, die anderen. Bill Gates will uns Chips einimpfen. Haha, huhu, Vorsicht. Auf ihrem Plakat hat die LTGBQ-Freak-Fraktion stehen. Das weiße Patriarchat ist für die Pandemie verantwortlich. Adenauer hat es einmal so gesagt. Nehmt die Menschen, wie sie sind. Andere gibt's nicht. Ja, es gibt keine anderen. Und die sind alle da. Und die wollen alle gehört werden. Die Lage hier im Lande, wie gesagt, ist gefährlich locker. Der Urlaub in Spanien sei sicher, hat es vor 4 Monaten geheißen. Jetzt sind 4 Monate vergangen, seit Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez mit diesen Worten versucht hatte, die Tourismusindustrie wieder anzukurbeln oder zu retten. Sánchez setzte darauf, dass sein Land das Coronavirus durch einen harten Lockdown unter Kontrolle gebracht habe. Inzwischen ist klar, Sánchez hat die Wette verloren. Spanien verzeichnete in den vergangenen Wochen rund 130 Infektionen pro 100.000 Einwohner, so viele wie kein anderes EU-Land. Rund 7% aller Tests fielen zuletzt positiv aus. Deutschland und andere Länder erklärten Spanien zum Risikogebiet. Wirtschaftlich und psychologisch ist das für die Spanierinnen und Spanier eine Katastrophe. Die Leute hier fragen sich, wie es so weit kommen konnte. Experten hatten eigens einen Plan für den Ausstieg aus dem Lockdown entwickelt, doch die spanische Regierung setzte ihn überhastet um. Die Einschränkungen sollten Schritt für Schritt gelockert und die Regionen gedrängt werden, genug Mitarbeiter zur Nachverfolgung der Infektionsketten einzustellen. In Madrid und Katalonien passierte das nicht. Die Regionalregierungen wirkten überfordert. Gelockert wurde trotzdem, um Touristen anzulocken. Längst sind die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar. Weil auch die Opposition den Alarmzustand nicht verlängern wollte, fehlen zudem die rechtlichen Instrumente, um einzelne Provinzen und Regionen ganz abzuschotten. Liebe Freundinnen und Freunde, so sieht's aus hier in Barcelona, hier in Spanien, in diesem Land. Ich begrüße Sie noch einmal, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie werden jetzt 2 Stunden bei uns bleiben, uns zuhören und vielleicht unser Programm sogar gut finden. Jo! Die Band Tokotronic hat ein neues Album rausgebracht, das liegt hier bei mir auf dem Tisch. Es heißt Sag alles ab und das möchte ich kurz vorstellen. Tokotronic feiern Geburtstag, denn vor ziemlich genau 27 Jahren wurde die Band von Dirk von Lotzow, Jan Müller und Arne Zank in Hamburg gegründet. Fast 3 Jahrzehnte sind eine beachtliche Zeitspanne, in der sich viel Musikmaterial ansammeln konnte. So veröffentlichte die Band, die ihren Namen ursprünglich von der japanischen Spielkonsole Tricotronic abgeleitet hat, unter anderem bereits 4 Kompilationen, 5 EPs und immerhin schon ganze 12 Studioalben. Zuletzt erschien als Nachfolger von Wie wir leben wollen von 2013 und Tokotronic das rote Album von 2015 Die Unendlichkeit 2018. Eine Autobiografie in 12 Kapiteln, die sich inhaltlich mit Erlebnissen aus dem Leben von Sänger Lotzow befasst. Anlässlich des 27. Bandjubiläums beschenken die Hamburger ihre Fans nun mit einer umfassenden Werkschau, die laut Waschzettel die schönsten und prägnantesten Stücke aus der Geschichte der Gruppe sowie eine Reihe von Raritäten und bislang unbekannten Versionen bekannter Songs versammelt. Sag alles ab nennt sich das Best-of-Album und es ist schon am 21. August in insgesamt 4 Varianten erschienen. Die umfassendste Version ist ein sogenanntes Earbook mit 4 CDs und einem Booklet, in dem sich Liner Notes und viele historische, bislang unveröffentlichte Bandfotos befinden. Dazu gibt es 52 Tokotronic-Songs in chronologischer Reihenfolge und 18 Raritäten wie Demo-Versionen, Live-Mitschnitte und Songs, von denen es keine fertigen Studioaufnahmen gibt. Sag alles ab deckt das gesamte Spektrum der bisherigen Tokotronic-Jahre ab, von 1994 bis in die Gegenwart. So beginnt das Werk zum Beispiel mit Drüben auf dem Hügel, dem ersten Stück der Band, das jemals aufgenommen wurde, und endet mit Hoffnung aus dem Frühjahr 2020, einen Song über die Corona-Krise, mit dem die Musiker den Trost und die heilende Kraft, die von Musik und gegenseitiger grenzüberschreitender Solidarität ausgeht, beschwören wollten. Zu allen Stücken haben die Mitglieder zudem kurze Kommentare verfasst, die sowohl bei der historischen Einordnung helfen, als auch Zitate, Inspirationen und Entstehungsbedingungen erläutern. So, viel Spaß beim Hören jetzt des 2. Songs von diesem Album, Tokotronic, Sag alles ab. Dieser Stadt. Ich bin allein. es und ich finde es sogar cool. Und ihr demonstriert Verbrüderung. Um das Problem des Rassismus ein bisschen besser verstehen zu können und den leider wohl vorhandenen Rassismus in uns oder in fast uns allen sich bewusst zu machen, habe ich heute einen Audiokommentar von Le Monde Diplomatique übernommen, wie die letzten Monate, seit unser Freund Werner nicht hierher kommen kann, aus persönlichen Gründen. Solange werden die politischen Kommentare von anderen Stellen, in diesem Fall von Le Monde Diplomatique, seine profunden und scharfsinnigen Analysen ersetzen. Los geht's! Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Vom Weißsein sprechen. Von Charlotte Wiedemann. Vor einem knappen Jahrzehnt habe ich erstmals den Begriff Weiß benutzt, um eine bestimmte Weltsicht und das damit einhergehende Selbstbild zu benennen. Anders als heute mochte damals in Deutschland kaum jemand das W-Wort verwenden, mit Ausnahme jener Kreise, die sich den Critical Whiteness Studies verschrieben hatten, einer aus den USA eingewanderten Fachrichtung, die ich nicht einmal kannte. Meine Überlegungen waren in Afrika und Asien entstanden. Europäische Maßstäbe, auch in ihrer politisch progressiven Version, hatten sich dort als ein eher bescheidenes intellektuelles Besteck erwiesen und keineswegs als Universalwerkzeugkasten der Welterklärung. Sich dieser Welt im Bewusstsein eigener Begrenztheit zu nähern, bezeichnete ich dann als Versuch, nicht weiß zu schreiben. Und mehr als ein Versuch kann das nicht sein, denn es gibt bei aller Bemühung, die Enge des Eurozentrismus zu überwinden, immer noch etwas, das uns, den Nachkommen einer Kultur von Expansion und Kolonialismus, eingeschrieben ist bis zum hintersten Faltenwurf des Unbewussten. Dass nämlich Weiß keine Farbe ist, sondern die Grundform des Menschseins neutral und voraussetzungslos. Farbig sind nur andere, sie sind speziell, sie bilden Ethnien, wir sind allgemein und haben Ethnologen. Anders als vor einem Jahrzehnt ist die Rede vom Weißsein heutzutage nicht mehr derart randständig, aber was ist geschehen? Modisches und Aktivistisches überkreuzen sich zuweilen, sind manchmal auf Anhieb kaum zu unterscheiden, allenthalben wird jetzt Produktwerbung mit einem Hauch Afro-Anmutung garniert. Feuilletonisten bezeichnen sich selbst lamoyant als alte weiße Männer, um im selben Atemzug jene ernsthafte Befassung mit dem weißen Erbe der Gewalt ins Lächerliche zu ziehen. Und dann fallen inmitten dieser seltsamen zeitgeistigen Parfümierung Schüsse. Ein radikales, terroristisches Weißsein und nur weiß sein wollen hat die Bühne betreten, nicht zufällig in einem Moment, da sich global ein Zeitalter ankündigt, das man das Nachwestliche oder Postweiße nennen könnte. In dieser unübersichtlichen Landschaft muss nun neu vom Weißsein gesprochen werden, radikal und doch mit Umsicht, alles Modische und Seichte meidend. Jeder Versuch, das Weiße zu definieren, bleibt notgedrungen widersprüchlich, weil es in erster Linie nicht um Hautfarbe, nicht um skalierbare Pigmentierung geht, sondern um eine kollektive soziale Position, die in Jahrhunderten gewalttätiger Geschichte entstanden ist. Andererseits ist das individuelle Aussehen aber doch wichtig, denn eine offenkundig weiße Person erlebt in der Regel keinen Rassismus. Solche Widersprüche lassen sich nicht durch Sprachcodes bereinigen, etwa indem weiß klein und kursiv geschrieben wird, während schwarz mit dem stolzen Versal der Selbstermächtigung auftritt. Anleihen aus einem älteren anglophonen Diskurs. Es hat historische Gründe, dass in der Whiteness-Debatte so viel aus den USA kommt, der lange Schatten der Sklaverei, der helle Himmel von Black Power. Aber möglicherweise sind diese Anleihen ebenso wie der unbedingte Glaube an schriftsprachliche Korrektheit auch ein Hemmnis. Die USA. Noch vor der formellen Gründung der Vereinigten Staaten wurde auf dem Boden der Sklavenhaltergesellschaft das Weißsein sogar rechtlich fixiert. Im späten 17. Jahrhundert gab es außer schwarzen Versklavten auch Leibeigene europäischer Herkunft, Einwanderer in Schuldknechtschaft. Nach einem gemeinsamen Aufstand von Angehörigen beider Gruppen, der sogenannten Bacon's Rebellion, wollten die Plantagenbesitzer fortan jede Solidarität unterbinden und gewährten den europäischen Leibeigenen zu diesem Zweck einige Vorrechte. Mit dem Virginia Code von 1705 wurde es illegal, einen Weißen nackt auszupeitschen. Später beschied der erste Naturalization Act von 1790, nur eine freie weiße Person könne Staatsbürger werden. Sich als weiß zu verstehen, hatte historisch stets mit Privilegien und mit Macht zu tun, auch wenn es die Macht eines armen weißen Mannes oder einer armen weißen Frau über einen Schwarzen war. Und jene, die selbst um die Anerkennung ihres Weißseins hatten kämpfen müssen, wie in den USA die Iren, waren später oft besonders aggressiv antischwarz. Im kolonialen spanischen Amerika konnte jemand wiederum unabhängig von der äußeren Erscheinung formell weiß werden, soweit er vermögend genug war, um ein entsprechendes königliches Zertifikat zu erwerben. Es ist heute weitgehend vergessen, dass Millionen italienischer Auswanderer im 19. und 20. Jahrhundert die Erfahrung machten, als nicht richtig weiß zu gelten. 1922 wurde im US-Bundesstaat Alabama folgendes Urteil gesprochen: Obwohl Ehen zwischen Weißen und Schwarzen verboten waren, erlaubte das Gericht die Trauung eines Afroamerikaners und einer Sizilianerin, denn deren Herkunft beweise keineswegs, dass sie eine Weiße sei. Gleichwohl sind bis heute in den USA soziale Privilegien eindeutiger und schroffer als in Europa an ein physisches Weißsein gebunden, wie ein Blick auf Sozialstatistiken von Schulen oder Gefängnissen zeigt. In der deutschen Einwanderungsgesellschaft leben hingegen große Minderheiten, die sich trotz Diskriminierung im Zweifelsfall als weiß betrachten. Wie sie sich in puncto Rassismus verorten, hängt von politischen Prägungen ab. Eine Kurdin mag sich als Person of Color verstehen, einen Russlanddeutschen zieht es womöglich in die AfD. Zu viele Anleihen aus den USA, das hat noch einen weiteren Nachteil. Afroamerikanische Intellektuelle fokussieren ihre Kritik auf Race und White Supremacy, während afrikanische Intellektuelle und Aktivisten gleichfalls die eigenen Eliten anklagen, in deren weißgewaschenem Bewusstsein die Dekolonisierung noch nicht begonnen habe. Aus dem globalen Süden nimmt der hiesige Diskurs insgesamt eher wenig auf. Eine jüngst erschienene Sammlung von Grundlagentexten mit dem Titel »Schwarzer Feminismus« umfasst ausschließlich afroamerikanische Autorinnen. Die Kritik am weißen Feminismus muss aber mehr sein als eine nur anders eingefärbte westliche Erzählung. Das Erstaunlichste im Verhältnis der Weißen zu sich selbst ist wohl, wie unendlich langsam Bewusstseinsprozesse vorankommen. Eine geschichtliche Trägheit, wie sie ähnlich allenfalls beim Thema Gender anzutreffen ist. So wie mancher Mann nach 2000 Jahren Patriarchat reklamiert, als Individuum damit nichts zu tun zu haben, so glauben viele Weiße immer noch, Jahrhunderte von Rassismus seien ohne Folge für ihr eigenes Leben. In gewisser Weise gilt das auch für Linke, die in der Vergangenheit Kolonialismus gern als ein bloßes Herrschaftssystem betrachtet haben, mit dem die eigene Person nichts zu tun hat. Schließlich ergriffen wir Partei für die antikoloniale Seite. Heute konfrontieren uns Menschen, die sich als Nachfahren von Opfern verstehen, mit dem Umstand, dass auch wir von Privilegien profitieren, die ohne Expansionismus und Kolonialismus gar nicht entstanden wären. Manche halten diese aus dem Geburtsort erwachsene Privilegiertheit sogar für entscheidender als die individuelle politische Haltung. Aus dieser Warte wäre der Antikolonialismus von Jean-Paul Sartre wertlos gewesen. Obwohl Weißsein eine kollektive Kategorie mit diffusen Konturen ist, fühlen sich nach meinen Erfahrungen Menschen, die auf ihr Weißsein angesprochen werden, meistens als Individuen herausgefordert. und sie empfinden in diesem Moment eine für sie selbst schwer durchschaubare Melange aus Schuld, Furcht und Überlegenheit. Diese Gefühle zu ergründen, ist ein absolut notwendiger emanzipatorischer Prozess. Geistige Dekolonisierung ist eine langwierige, emotionale Angelegenheit. Die Zukunft ist nicht weiß, dessen sind sich heute weitaus mehr Menschen als früher bewusst. Manche versuchen, einen konstruktiven Umgang zu finden mit allem, was sie verunsichert, mit der Vielfalt im eigenen Land wie mit der Ahnung, dass die Ordnung der Welt künftig nicht mehr von ihresgleichen, von einer weißen Minderheit bestimmt sein wird. Auf der anderen Seite steht eine rabiate Abwehr all dessen, die aggressive Verteidigung von Weißsein als Herrschaftsmodell im eigenen Land wie global. Beide Haltungen werden gegenwärtig von Minderheiten eingenommen und beide hoffen auf Hegemonie. Eine Zeit der Konfrontation, eine explosive Phase des Übergangs, nur Übergang wohin, zu welcher Seite? Vor einem Jahrzehnt hätte meine Fantasie nicht ausgereicht, mir vorzustellen, dass White Supremacy, die weiße Überlegenheit, die weiße Vormacht, eine Endzeitideologie werden könnte, die in Charlottesville ebenso Nahrung findet wie in Halle. Und dass nun, wie vor einem Jahrhundert, das Feindbild Jude mit dem Wahn der eigenen Auslöschung in Verbindung gebracht wird. In diesem Sinne geht die Diskussion von Weißsein über alles Postkoloniale heute weit hinaus. Für die Bekämpfung eines neuen weißen Faschismus müssen sich vor allem jene verantwortlich fühlen, die ebenfalls mit einer historisch privilegierten Hautfarbe aufgewachsen sind. Vereinfacht gesagt, wir dürfen das Weißsein nicht den White Supremacists überlassen und wir müssen vom Weißsein sprechen, damit es irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Charlotte Wiedemann ist Autorin. Von ihr erschien 2012 Vom Versuch, nicht weiß zu schreiben, Köln, Papirossa und zuletzt Der lange Abschied von der weißen Dominanz, München, DTV 2019. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Totgesagt und aufgebrochen stolpern wir durch eine Welt, deren Herzbrach liegt uns stumpf, einem Beat durch uns pumpt. Das Haupt der wilden Bestie verliert seinen Glanz, doch Kinder, ihr tanzt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 174. Madrid, Oktober 1936. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Im Oktober 1936 wurde der Belagerungsring um Madrid enger zusammengezogen. Der Fall der Hauptstadt schien eine Sache von wenigen Tagen zu sein. Als General Mola Anfang November 1936 von ausländischen Journalisten gefragt wurde, welche der vier Kolonnen, die vor Madrid in Stellung gegangen waren, die Stadt erobern würde, verwies er auf die fünfte Kolonne, die sich bereits in Madrid befinde und aus Sympathisanten der Nationalisten bestehe. Sie würde bei Herannahen der anderen vier von innen heraus die Eroberung der Stadt einleiten. Und in der Tat waren in Erwartung des bevorstehenden Angriffs in erhöhtem Maße Anschläge festzustellen. Alles deutete auf einen raschen Sieg. Mola ließ verkünden, dass er in die Puerta del Sol auf einem Schimmel reitend einziehen werde und verabredete sich mit einem ausländischen Journalisten in einem Madrider Café. Das Bild war allerdings trügerisch. Die Angriffe sollten nicht vorankommen. Der britische Historiker Sebastian Balfour attestiert den republikanischen Einheiten zu dieser Zeit eine größere militärische Effizienz als den Truppen Francos. Die Divisionen der Nationalisten hätten sich in altmodischer Weise unverändert als territoriale Einheiten verhalten und sich damit als Ordnungsmacht und Verwaltungsorgane innerhalb ihrer Kommandogebiete verstanden. Die republikanischen Einheiten indes hätten zu diesem Zeitpunkt bereits erste taktische Einheiten gebildet, die zur Verstärkung von Frontabschnitten eingesetzt werden konnten. Die Nationalisten hätten wiederum erst im April 1937 ihre erste taktische Division gebildet. Zudem sei entgegen der traditionellen Militärgeschichtsschreibung die Moral der Truppen vor Madrid Ende 1936 dramatisch gesunken. Probleme bei der Rekrutierung neuer Truppen, ein mangelhafter Ausbildungsgrad und angesichts der ausbleibenden Erfolge auch Streitigkeiten zwischen den Generälen hätten zu einer prekären Lage geführt. Ende Oktober waren die ersten Einheiten der internationalen Brigaden in Madrid eingetroffen und die ersten sowjetischen Waffen in Stellung gebracht worden. Die Kräfteverhältnisse hatten sich grundlegend verschoben. Die am 19. Juli 1936 gebildete Regierung unter dem Linksrepublikaner José Giral stand nicht nur in einem bewaffneten Konflikt mit den Putschisten. Im Inneren des republikanischen Lagers fehlte jeglicher Zusammenhalt. So waren die Sozialisten auf Druck von Largo Caballero wieder einmal einer Regierungsbeteiligung ferngeblieben. Der PSOE tolerierte zwar die linksrepublikanische Regierung, Largo Caballero strebte aber in Erwartung grundlegender gesellschaftlicher Umbrüche nach einer Aktionseinheit mit den übrigen Arbeiterorganisationen, mit Anarchisten und Kommunisten. Vor allem aber war die Macht längst auf die Straße übergegangen. Dies war allerdings nicht ohne Vorbehalte, auch mit Hilfe der Regierung geschehen, die nicht nur die aufständischen Militärs, sondern auch die bewaffneten Arbeitermassen als mindestens ebenso große Gefahr für die bestehende Ordnung empfand. Giral hatte dennoch die Anweisung gegeben, die Bevölkerung zu bewaffnen, um die loyal verbliebenen Truppen bei der Sicherung der Verteidigungslinien zu unterstützen. Daraufhin entstanden Milizen, deren Hauptaufgabe hauptsächlich die Sicherung des Passes von Somosierra im Norden der Hauptstadt war, um die erwarteten Truppen Molas aufzuhalten. Andere Verbände zogen in den Süden, um die Kontrolle über Toledo zurückzuerlangen, nachdem dort die Erhebung unter Oberst Moscardó zunächst geglückt war. In dieser allgemeinen revolutionären Aufbruchsstimmung verlor die Zentralregierung schließlich aber jegliche Kontrolle über die Massen. Selbst die Koordination der Verteidigungsmaßnahmen glitt ihr aus den Händen, nachdem ad hoc improvisierte Einheiten von Milizionären selbstständig an die Front gingen und die Abwehrmaßnahmen übernahmen. Die Regierung in Madrid blieb zwar im Amt, doch war die Macht faktisch an die Gewerkschaft UGT übergegangen. Der Militärputsch und vor allem die gegen die sozioökonomischen Interessen der Arbeiterschaft gerichteten Ziele der Aufständischen lösten zudem einen gewaltigen offensiven Reflex aus. In Andalusien und in der Extremadura hatte die Auseinandersetzung um den Grundbesitz im Zentrum aller Konflikte gestanden, die die Zweite Republik erschüttert hatten. als nach Beginn des Putsches und mit der Entfesselung von Gewalt sämtliche Hemmschwellen mit einem Schlag verschwanden, waren auch hier Gewaltausbrüche und Grausamkeiten an der Tagesordnung. Der aufgestaute gegenseitige Hass entlud sich in den Dörfern und Städten. In den ländlichen Gegenden gelang es den Tagelöhnern und Landarbeitern im Allgemeinen rasch, die örtlichen Posten der Guardia Civil auszuschalten. Oftmals nahmen sie auch grausame Rache an den Landeignern, die es nicht geschafft hatten, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Ebenso entlud sich die Gewalt gegen die örtlichen Priester, die wie die Großgrundbesitzer all das verkörperten, was das verhasste Sozialgefüge und Abhängigkeitsverhältnis ausmachte. Wenige Tage nach Beginn der Auseinandersetzungen begannen die örtlichen Delegationen der sozialistischen Landarbeitergewerkschaft FNTT und der anarcho-syndikalistischen CNT mit der Kollektivierung der Landwirtschaft. Lagerhallen und Silos der Großgrundbesitzer wurden überfallen und die Vorräte an Lebensmitteln und Saatgut unter die Landarbeiter verteilt. Der Putschversuch hatte damit jene Kräfte freigesetzt, die die unmittelbare Umsetzung der sozialen Revolution auf ihrem Banner trugen. Mit der Lähmung des Staatsapparates als Folge des fehlgeschlagenen Putsches bot sich für Sozialrevolutionäre und vor allem die Anarchisten die historisch einmalige Chance, die Grundlagen zur Durchsetzung ihres Gesellschaftsideals zu schaffen. Innerhalb weniger Wochen wurden in weiten Teilen des republikanischen Herrschaftsgebietes die bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Ordnung umgestürzt. Das Ziel der anarchistischen libertären Revolution war ein herrschaftsfreies Gesellschaftssystem, das sich gegen den privaten Grundbesitz und das Eigentum an Produktionsmitteln richtete. In allen Produktionssektoren erfolgten Kollektivierungsmaßnahmen. Auf politischer Ebene entstanden lokale und später auch regionale Selbstverwaltungsorganisationen, die die verwaisten oder aufgelösten Verwaltungsbehörden ersetzten. Somit entwickelten sich unterhalb der Regierungsebene autonome Machtorgane, die in der Folge die zentralstaatliche Ordnung vollends zusammenbrechen ließen. Die Macht war an zahllose, unkontrollierbare Gruppen übergegangen. Die organisierte Arbeiterschaft kämpfte nicht für die Wiederherstellung der bürgerlichen Ordnung, sie strebte vielmehr deren Überwindung an. Die Dynamik dieser Massenbewegung eilte allen politischen und wirtschaftlichen Plänen Madrids voraus und schuf Tatsachen, von denen jeder spätere Versuch einer organisierten Einflussnahme und Lenkung ausgehen musste. Angesichts der entstandenen Machtverhältnisse war eine Rückkehr zur bürgerlich-republikanischen Ordnung nicht mehr möglich. Die Gewaltexzesse, sowohl mit dem Ziel der Wiederherstellung althergebrachter Herrschaftsstrukturen, als auch beim Versuch der Durchsetzung der sozialen Revolution, sollten zudem eine politische Lösung des Konfliktes von vornherein unmöglich machen. Der gegenseitige Hass sollte zum Kennzeichen des Krieges werden und eine Versöhnung ausschließen. In Katalonien war zwar die Generalitat im Amt geblieben, doch verloren die regierenden Republikaner die lokale politische Kontrolle und die Macht war faktisch an die Anarcho-Syndikalisten der CNT in Barcelona gefallen. Ein Zentralkomitee der antifaschistischen Milizen trat als revolutionäres Organ in Konkurrenz zur autonomen Regionalregierung, wenngleich sein Einfluss wohl nicht über die Stadtgrenzen hinausreichte. Es arbeitete aber de facto mit der Regierung zusammen, indem es Arbeitermilizen für den Kampf an der Front in Aragonien aufstellte und versuchte, das öffentliche Leben und die Wirtschaftsproduktion unter Kontrolle zu bringen. Die Aufgabe der Lenkung und Koordination der Wirtschaft ging später sogar an einen von der Generalitat eingerichteten Wirtschaftsrat über. Diese paradox wirkende Allianz republikanisch-katalanischer und anarchistischer Kräfte ist dadurch erklärt worden, dass in Katalonien entgegen oder neben der üblichen Unterscheidung nach sozialen Klassen ein breiter identitätsstiftender katalanischer Populismus innerhalb einer durchaus kompakten Gesellschaft existiert und dies schichtenübergreifend gegen den Madrider Zentralismus gewirkt habe. Die Revolution in Katalonien sei demnach nicht allein durch die Arbeiterklasse vorangetrieben worden, sondern habe auch einen nationalistischen Hintergrund. Generalitat und Arbeiterorganisationen jedenfalls arbeiteten zunächst in völliger Autonomie gegenüber der Madrider Zentralregierung. Außerdem hatte sich innerhalb der Anarchisten die Überzeugung durchgesetzt, dass der Übergang vom Kapitalismus zur klassen- und herrschaftsfreien Gesellschaft nicht auf Anhieb durchzusetzen sei. Damit war der Weg nicht nur zur Akzeptierung staatlicher Macht beschritten, sondern letztlich auch zu einer aktiven Teilhabe an dieser Macht. Eine Fortführung der traditionell vertretenen Ablehnung jeglicher Herrschaftsausübung hätte sich lediglich als kontraproduktiv erwiesen. Eine weitreichende Folge der spontanen sozialen Revolution war allerdings, dass Verwirrung, organisatorisches Durcheinander und Improvisation zu Determinanten im atomisierten republikanischen Herrschaftsgebiet wurden. Die Formen der Kollektivierungen der agrarisch nutzbaren Fläche und Industrieanlagen variierten zudem von Region zu Region beträchtlich, zumal in den Vorstellungen über die Umsetzung und Inhalt der sozialen Revolution große Differenzen existierten. Eine Vielzahl von Komitees agierte zudem parallel und unabhängig voneinander und wurde zuweilen von unterschiedlichen Gruppierungen getragen. Auch kam es vor, dass in einzelnen Ortschaften verschiedene Komitees gleichzeitig wirkten. So fanden insbesondere im durch Großgrundbesitz geprägten Andalusien groß angelegte und durch die CNT durchgeführte Kollektivierungen der landwirtschaftlichen Nutzfläche statt, während in anderen Gegenden, wie in der Extremadura, die FNTT die Führungsrolle bei der Durchführung der sozialen Revolution einnahm. In Asturien beispielsweise agierten zunächst ein sozialistisch geprägtes Provinzkomitee neben einem Kriegskomitee der Industriestadt Gijón, das wiederum anarchistisch dominiert war. Auch das Ausmaß der ergriffenen Maßnahmen fiel von Region zu Region sehr unterschiedlich aus. In der Provinz Jaén etwa wurden 65% der Nutzfläche enteignet und 80% davon schließlich kollektiviert. In Valencia wiederum, wo die Maßnahmen auf den teilweise erbitterten Widerstand der Vertreter der traditionellen Individualbewirtschaftung stießen, wurden lediglich etwa 14% der Fläche enteignet und lediglich knapp ein Drittel hiervon den Kollektiven übergeben. Allgemein gesprochen erfolgten groß angelegte Kollektivierungen insbesondere dort, wo Großgrundbesitzer und die rechtlose Landarbeiterschaft unmittelbar aufeinander trafen. Hier wurden die Kollektivierungen zudem begeistert begrüßt. In Barcelona fanden Enteignungen und Kollektivierungen aller Art von Industrieanlagen und Handelshäusern statt, deren Eigentümer in der Regel geflohen oder kurzerhand abgesetzt worden waren. Selbst kleine Werkstätten und Dienstleistungsbetriebe wurden in das neue Bewirtschaftungssystem eingebunden. Barcelona war zweifellos die Stadt, in der der Eifer zur Umsetzung der sozialen Revolution am größten war. Nicht kollektivierte Betriebe, hierzu gehörten vor allem ausländische Industriebeteiligungen, wurden wiederum von Kontrollkomitees überwacht und durch Regulierungsmaßnahmen in den Produktions- und Wirtschaftsprozess eingepasst. Kleine Grundbesitzer, die von den Maßnahmen ausgenommen wurden, mussten allerdings nicht nur die Konkurrenz der großen Produktionsgenossenschaften fürchten, die auf eine Steigerung der Produktivität zielten, sondern auch die Benachteiligung durch übergeordnete sozialrevolutionäre Kontrollinstanzen. Diese Ungleichbehandlung sowie die Angst vor einer späteren, womöglich auch sanktionsbegleiteten Zwangsenteignung hat auch dazu beigetragen, dass Grundeigentümer oftmals freiwillig den Kollektiven beitraten. Ähnlich problematisch erwies sich auch in den Städten das Verhältnis zwischen den kleinen Betrieben und den großen Industrieunternehmen aufgrund einer nur partiellen Umsetzung des Kollektivierungsprojektes, nachdem die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen politischen Kräfte die Durchsetzung eines einheitlichen Systems verhindert hatten. Nach Walter Bernecker existierten im Winter 1936-37 in der republikanischen Zone über 1500 landwirtschaftliche Kollektive, von denen sich 450 in Aragonien befanden und dort etwa 70% der Bevölkerung umfassten. Bis August 1938 seien 2213 Kollektive legalisiert worden. Nach späteren anarchistischen Angaben habe es in Aragonien, Katalonien und der Region Valencia 2700, in Kastilien 340 Kollektive gegeben. Insgesamt seien 3 Millionen Menschen in den Kollektiven eingebunden gewesen. Zitiert nach dem Buch von Walter Bernecker, Krieg in Spanien, 1936 bis 39, Darmstadt 2005.

Eine weitere Musikneuvorstellung im heutigen Niemandsland nach Tokotronic eingangs möchte ich Ihnen jetzt die neue CD von Joy Maureen Denalani vorstellen. Die ist deutsche Soul- und R&B-Sängerin, die Arrangements angloamerikanischer und afrikanischer Musik mit deutschen Texten vereint. Das ist ihr Markenzeichen. Joy heißt natürlich Freude. Der Vater war ein Südafrikaner, hatte sich während seines Studiums in Deutschland in Denalanis Mutter, eine Heidelbergerin, verliebt und blieb in Deutschland. Denalani zog mit 16 Jahren von zu Hause aus, machte mit 22 Jahren ihr Abitur und widmete sich fortan der Musik. Jetzt liegt ihr letztes Album vor. Es heißt Let Yourself Be Loved. Es wurde am 4. September veröffentlicht. Der Spiegel schreibt anlässlich dieses Ereignisses eine Musikkritik, die heißt Seelenpower. Da heißt es, wer nach international erfolgreichen deutschen Popkünstlern fragt, bekommt zumeist immer dieselben Ingenieure, Stahlarbeiter und Handwerker genannt, Kraftwerk, Rammstein, Scorpions. Diese Reihung könnte sich nun diversifizieren. Joy Denalani, als Tochter einer Heidelbergerin und eines Südafrikaners geboren und als beste Soul-Sängerin des Landes bekannt, ist die erste deutsche Künstlerin, die ein Album auf dem legendären US-Label Motown veröffentlichen darf. Einst Heimat afroamerikanischer Superstars wie Marvin Gaye, Stevie Wonder oder Diana Ross. So emotional, so gesättigt mit Streichern, Bläsern und Chören, wie die großen politischen Soul-Alben der späten 60er und frühen 70er Jahre, klingt auch Let Yourself Be Loved. Die Idee, ein solches Vintage-Album aufzunehmen, hatte Denalani schon vor einigen Jahren, fand aber nicht den richtigen Ton. Dabei half ihr schließlich der Jazzpianist und Produzent Roberto Di Gioia, ein Spezialist für den Sound der 70er. Der neu entflammte Black Lives Matter-Diskurs verleiht ihrem Projekt sogar einen aktuellen Bezug. Die Erfahrungen als schwarze Frau in Deutschland schwingen mit. Zitat, ich spüre meinen eigenen Schmerz, meine Wut, meine Verzweiflung und Verletzlichkeit sehr auf dieser Platte, sagt die 47-jährige Denalani. Kein Wunder, dass es in ihren Songs fast ausschließlich um Selbstbehauptung und die Sehnsucht nach Liebe geht. Heute werde ich mich trauen, geh nach links statt rechts. Der Arm des Morgengrauens reißt die Schlingen weg. Seine Hände ziehen mich raus aus dem Imperfekt und strecken sich zum blau-weißen Himmelsbett. Aus Gewohnheit wird Begeisterung, die Weichen stellen sich leichter um mit zeitlicher Erweiterung. Aus dem Frust entsteht Erleichterung, mit peripherem Blick wird jeder Fehler eine Bereicherung statt Leistungsschwund. Die vollgepackte U-Bahn inspiriert, Lichter leuchten, selbst der Sitznachbar erholt sich an meinen Mittagsträumen. Manische Blicke werden strahlende Gesichter, die Gedanken drehen sich langsam und synchron zu all den Litfaßsäulen. Die Nacht mutiert zum Rückblick meines Schaffens, die Schritte, die zurückgingen, verblassen. Ich schau zum Tagesende in die Luft und lass mich fallen in ihrem Duft. Ich glaube, ab dem Punkt hab ich gewusst. Ich kann den Himmel berühren, die Weichen verstehen. Mittlerweile ist es kurz vor 13 Uhr hier im Zentrum von Barcelona an einem leicht regnerischen Tag. Von dem Album Let Yourself Be Loved von Joy Denalani jetzt das Lied Keine Religion hier im Niemandsland bei Contrabanda FM in Barcelona 91.4. Yo. Das ist keine Religion, sondern Liebe. Keine Schuld oder Sünde für die Ewigkeit. Das ist keine Religion, sondern Liebe. Hey, es ist die Hoffnung, die sagt, dass auch die tiefsten Wunden heilen. Das ist keine Religion, sondern Liebe. Keine Schuld oder Sünde für die Ewigkeit. Das ist keine Religion, sondern Liebe. Hey, es ist die Hoffnung, die sagt, dass auch die tiefsten Wunden heilen. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 7. September, für die Woche vom 7. bis zum 14. September 2020. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Beginnen wir mit einer Umfrage. El Periódico de Catalunya hat am 1. September den Lesern und Leserinnen folgende Frage gestellt. Sind Sie dafür, die Veranstaltungen und Festakte der Diada am 11. September beizubehalten? Ja, meinten 13%, Sie, Nein, No, 87%. Eine riesige Mehrheit ist also dagegen, dass man, wie jedes Jahr, Massenaufmärsche veranstaltet, um den 11. September zu begehen. Ein Fest, das ursprünglich von allen Katalanen und für alle Katalanen gedacht war, aber im Laufe der letzten Jahre von den Separatisten in Beschlag genommen und monopolisiert wurde für ihre Zwecke. Bleiben wir beim Thema 11. September. Die katalanische Kulturorganisation ANC, Assemblea Nacional de Catalunya, hat verkündet, dass man weiter zu Massenaufmärschen am 11. September aufrufen werde. Frau Elisenda Paluzie, Präsidentin des ANC, sagte am Dienstag vergangener Woche, man rufe zu der Demonstration auf, doch müsse man sich vorher anmelden. Auf Sicherheitsmaßnahmen gegen die Pandemie werde man streng achten. Auch rufe man die Anhänger des Separatismus dazu auf, am 11. September um 17.14 Uhr auf ihren Balkonen zu protestieren, also Töpfe schlagen und Löffel rasseln und Fahnen schwenken. Man wolle auch das Recht auf Demonstration verteidigen, so Frau Paluzie. Eine Forderung, die man auch aus anderen Ländern kennt und die zum großen Teil von rechten und identitären nationalistischen Parteien erhoben wird. Streit ums Geld. Die Stadt Barcelona in Vertretung durch das Rathaus von Ada Colau weigert sich weiterhin, zusammen übrigens mit vielen anderen Gemeinden, den großen Deal mit der Zentralregierung über die Verteilung der EU-Hilfspaketmilliarden einzugehen. Die vom spanischen Finanzministerium geforderte Herausgabe der akkumulierten Haushaltsüberschüsse der Rathäuser der letzten Jahre, im Falle Barcelona sind das 226 Millionen Euro, wird als Bedingung gestellt, um dann die EU-Fondsmilliarden zu verteilen. Durch die Weigerung entgingen Barcelona 79 Millionen Fondsgelder, dem Rathaus von Madrid 374 Millionen. Im Stadtrat stimmten vergangene Woche außer der sozialistischen PSOE alle anderen Parteien gegen den Umverteilungsplan der Zentralregierung. Das nächste Thema ist die Crime City Barcelona. Ein krimineller Dauerbrenner ist das Thema der im Stadtbereich aktiven Intensivtäter, deren Zahl nun von der Polizei, den Mossos d'Esquadra, mit 188 angegeben wird. Um als Intensivtäter klassifiziert zu werden, muss man 7 Diebstähle, 5 gewaltsame Raubüberfälle oder 7 Diebstahlsdelikte und oder mit gewaltsamen Raubüberfällen kombiniert begangen haben. 98 der verhafteten und meist sofort wieder freigelassenen Intensivtäter sind zusammen 293 Mal von der Polizei verhaftet worden. Zwar sei die Gesamtzahl der Straßendelikte, Raub und Diebstahl zurückgegangen, so ein Polizeisprecher, aber das Gefühl der Unsicherheit in den Straßen sei drastisch gestiegen. Denn es sei eben ein Unterschied, ob die Kriminellen nun statt über anonyme Touristinnen, die in 2 Tagen schon wieder im Flugzeug in ihrer Heimat sitzen, herfallen, oder über Menschen aus dem Kiez, Rentnerinnen, Hausfrauen, Schüler. Das ist ein großer Unterschied. Ein weiteres Problem sei hier die Herkunft der Täter aus dem nordafrikanischen Raum, deren oft extremes Gewaltverhalten mittlerweile immer häufiger xenophobe Reaktionen unter Teilen der Bevölkerung auslöst. Die Polizeieinheiten von Mossos und Guardia Urbana haben seit dem 1. Juni den Plan Tremal ins Leben gerufen. Ein dreifaches Netz, bestehend aus uniformierten Streifen, Zivilpolizisten und einer Ermittlungsbrigade, soll die Delinquenten nun in allen Aspekten erfassen. Ihre Namen, ihre Aufenthalts- bzw. Schlaforte und Zonen, in denen sie häufig oder am meisten aktiv sind. Drogenhauptstadt Barcelona. Dies hier wird niemals Mexiko werden, sagt ein Polizist angesichts der neuen Gewaltwelle auf dem Drogenmarkt hier in Barcelona und in Katalonien. Doch der Marihuana-Anbau und Handel in Katalonien sei enorm gestiegen. 12.398 Kilo Maria wurden allein in Katalonien im vergangenen Jahr beschlagnahmt. Nach den Morden der vergangenen Tage im Dealer- bzw. Anbaumilieu hat die Politik nun das Thema zur Chefsache erklärt. Dabei ist so gut wie jede Art von Droge im Innenstadtbereich so gut wie allgegenwärtig und jederzeit erhältlich. Allein beim Entlangspazieren der Rambla wird man von Dealern nahezu überrannt. Das Gramm Marihuana kostet in Barcelona im Moment zwischen 5,50 Euro und 6 Euro. In Berlin dagegen zwischen 7 und 13 Euro. Das ist eigentlich sehr billig für die Touristen. Ein Problem ist nun das Thema Gewalt. Bei Preiskämpfen zwischen verschiedenen Pusherbanden wurden vergangene Woche 2 Personen ermordet. Eine in Lloret de Mar und eine in Flitsch bei Tarragona. Oft komme es, so die Polizei Mossos, zu sogenannten Narco-Assaltos von Dealerbanden, die sich so die Ernte illegaler Plantagen aneignen. Diese Dealer arbeiten mit Drohnen, so die Polizei. Sie spüren über Drohnen die Plantagen auf und überfallen sie dann nachts. Die Pflanzer nun bewaffnen sich, um die Überfälle abzuwehren. 150 Banden hat die Polizei in den letzten 3 Jahren zerschlagen. Spanien ist nicht Mexiko, heißt es. Noch nicht. Energiepolitik. 77 neue Windmühlenparks hat die Generalitat de Catalunya auf dem Programm, nachdem ca. 10 Jahre lang nichts auf diesem Gebiet passiert war. 2691 Megawatt zusätzliche Energie soll so gewonnen werden. Man schätzt, dass etwa die Hälfte der Projekte Windenergie genehmigt werden. Auch neue Sonnenenergieprojekte, 67 an der Zahl, sollen in den nächsten Jahren entstehen. Diada, 11. September. Covid-Tote und katalanische Gefangene sollen beim Festakt am kommenden 11. September auf der Plaza Sant Jaume zusammengebracht und in allerlei symbolischen Spektakel zusammengepackt werden. Ein Spektakel, das die ANC zusammen mit der Landesregierung unter Quim Torra organisiert. Esta Tierra heißt die Parole, diese Erde. Die 4 Balken der katalanischen Fahne in Braun sollen auf schwarzem Grund an die Hauswand projiziert werden. Die Generalitat als das Haus aller Katalanen trauere um die Covid-Toten und die politischen Gefangenen und so weiter. Die Gesichter der in Haft befindlichen Separatistenführer sollen auf die Fassade des Regierungsgebäudes an der Plaza Sant Jaume projiziert werden. Unser Wasser in Barcelona. Die teilprivatisierten Wasserwerke Barcelonas, Agbar, liegen mit dem Rathaus unter Ada Colau in Streit. Agbar schiebt die starke Erhöhung der städtischen Wassertarife dem Rathaus in die Schuhe. In einer Publicity-Kampagne behauptet man dort, dass die neue Abgabe für Wasseraufbereitung des Rathauses der Grund für die riesige Preiserhöhung sei. Zwischen 4 und 8,50 Euro beträgt die Erhöhung. Das Rathaus wehrt sich und hat nachgerechnet. Die enorme Erhöhung ist aufgrund der während der Covid-Sperre nicht abgelesenen Stromzähler entstanden, wo man nachträglich den hohen Stromverbrauch verrechnet hat. Obdachlosenmetropole Barcelona. Alle sozialen Hilfsorganisationen sind sich einig. Wenn Ende September die Notaufnahmelager auf dem Messegelände der Stadt schließen, werden wieder vermehrt Menschen auf der Straße leben müssen. Am 30. September werden die 2 Hallen, die man als Notlager für Obdachlose bei der Fira de Barcelona eingerichtet hat, geschlossen. 280 Menschen werden dann auf die Straße zurückkehren müssen. Wenn man in diesen Tagen durch die Straßen der Stadt wandert, dann trifft man sie überall. Menschen ohne Zuhause. Etwa hier an der Rambla. Da sitzen 5 Männer auf alten Matratzen. 2 mit Püngeln beladene Einkaufskarren stehen am Rande. 2 Hunde. Der Boden ist übersät mit leeren Büchsen, Bier, Cola, Weinflaschen, Essensresten. 2 Hunde fressen vom Boden die Reste eines zerfledderten Bocadillos. Viele schlafen am helllichten Tag vor geschlossenen Läden. Das sei sicherer, erklärt ein Mann. So etwa am Pla de Palau oder in der Calle Casp. Am Borne, am Nordbahnhof, vor der Methadon-Ausgabestelle am Paseo Companche, hier unten in der Calle Ferran. Überall liegen, sitzen und schlafen die Obdachlosen. Sie betteln, irren umher. Eduard Salas, verantwortlich für die Asociación Social von Caritas Barcelona, erklärt, dass es einen extrem harten Herbst für diese Menschen geben wird. Wir hatten für 2020 einen Haushalt von 225.000 Euro für Direkthilfe, also Essen und Unterkunft. Aber allein im April haben wir schon 415.000 ausgeben müssen. Im Mai waren es schon 609.000, im April 725.000, im August 500.000. Wir kommen da nicht mehr mit. Wir haben Fälle von Menschen, die früher für Caritas gespendet haben. Jetzt brauchen sie selber Hilfe. Caritas hat eine Arbeitsgruppe gegründet, die Menschen dabei hilft, die gesetzlich festgelegte Grundrente zu beantragen, die IMF, Ingreso Mínimo Vital. Bisher hat noch kein Nutzer von Caritas dieses Geld bekommen. Lange Schlangen vor den Essensausgabestellen der Sozialhilfe zeigen das Ausmaß des Dramas. Menschen, die vor kurzem noch als Kellner, Ladenverkäufer, Haushaltshilfen gearbeitet haben, müssen nun Essen bei den Tafeln abholen. Barcelona Fun City kaputt. 5.900 Tourismuswohnungen haben seit Beginn der Pandemiekrise ihre Aktivitäten einstellen müssen. Das kurzfristige Vermieten und damit das schnelle Geldmachen ist vorbei, denn die Massen kommen nicht mehr. Dafür wurden diese Wohnungen wieder den normalen Mietern als Mietwohnungen angeboten. Dadurch hat das Tourismus-Wohnraumangebot um 62% abgenommen. Dies geht aus einer Studie der Apartur-Organisation hervor, der Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona. Ein Erdbeben von 3,5% Stärke auf der Richterskala hat am Mittwochmorgen vergangener Woche die Region L'Empordà, Provinz Tarragona, erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag 1,5 Kilometer auf dem Meeresgrund vor der Küste. Zu Schäden kam es nicht, niemand wurde verletzt. Thema Gesundheit in Katalonien. Die katalanische Landesregierung stellte am Freitag ihren Plan zur Verstärkung des Gesundheitswesens in Katalonien vor. 127 Millionen jährlich bis 2022 sollen folgendermaßen verwendet werden. Für 3.811 Neueinstellungen und zusätzlichen Raum für die CAP, das sind die Gesundheitszentren, und für technisch-medizinisches Gerät. Vertreter der Betroffenen, der CAPs und des medizinischen Personals haben schon ihre Kritik an dem Plan angemeldet. Von den Neueinstellungen seien nur 306 Ärztinnen bzw. Ärzte und die im Laufe der vergangenen Jahre vorgenommenen Kürzungen würden, wie so oft gefordert, dadurch überhaupt nicht rückgängig gemacht. Und die letzte Meldung betrifft die Religionsfreiheit bzw. den Religionszwang, Islamunterricht an katalanischen Schulen. Laizistische Organisationen kritisierten letzte Woche die Einführung von Islamunterricht in den Schulen scharf. Ein Plan sieht vor, für den kommenden Kurs 2020-2021 den Islam als Fach einzuführen. Dies verstoße gegen das Prinzip, Dogmen und religiöse Indoktrinierung aus den Schulen fernzuhalten. Die Organisationen Ateos de Catalunya, Europa Laica, die Fundación Ferrer Guardia und viele andere lehnten in einem gemeinsamen Pressekommuniqué den Islamunterricht an katalanischen Schulen ab. Schulen seien nicht der Ort für Religionswerbung und Dogmenpropaganda. Der Plan fördere die Absonderung der Schülerinnen und Schüler nach Glaubensideologien und sei ein Schritt zurück in der laizistischen Erziehung. Schulen seien nicht der Ort für Religionsverbreitung. Und so etwas dürfe auf keinen Fall mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Wieder! The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemann's Land 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live for your style. You are what you hear. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. London, Washington. Es geht um den Schauprozess gegen Julian Assange. Am Montag ist im höchsten Strafgericht Großbritanniens, dem Old Bailey in London, der von den USA angestrengte Auslieferungsprozess gegen den Journalisten und WikiLeaks-Gründer Julian Assange fortgesetzt worden. Das im Februar mit technischen Anhörungen begonnene Verfahren, das bereits im April weitergehen sollte, war unter Verweis auf die Corona-Epidemie auf den 7. September verlegt worden. Washington will an dem 49-jährigen gebürtigen Australier wegen der Veröffentlichung von Materialien zu US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan ein Exempel statuieren. In 18 Anklagepunkten drohen ihm 175 Jahre Haft. Sollte er in einem mutmaßlichen Schauprozess in den USA in allen Punkten schuldig gesprochen werden. Wie weit die US-Administration für die Vertuschung von Mord, Folter und Willkür bereit ist zu gehen, hat erst vergangene Woche die Verhängung von Sanktionen gegen das Führungspersonal des Internationalen Strafgerichtshofes gezeigt. Im Fall Assange setzt Washington auf ein Spionagegesetz von 1917 und schafft damit einen Präzedenzfall. Statt eines Whistleblowers wird erstmals ein Publizist als Hacker angeklagt. Der Journalist soll die frühere US-Soldatin Chelsea Manning dazu angestiftet haben, geheimes Material zu entwenden. Assanges Anwältin und Verlobte Stella Morris erklärt in einem am Montag von der australischen Nachrichtenseite SBS veröffentlichten Interview: Dieser Fall könnte nicht wichtiger sein, die Folgen könnten nicht schwerwiegender sein und er geht mit beiden Händen auf dem Rücken gefesselt hinein. Letzteres verweist auf die fehlende Möglichkeit des Angeklagten, sich auf seine Verteidigung adäquat vorzubereiten. So war es ihm unter anderem vor Prozessbeginn nicht ermöglicht worden, Einsicht in die erst vor 6 Wochen von den USA eingebrachte ersetzende Anklageschrift zu erhalten. Vor Gericht wurde nun die alte Anklage zurückgezogen, der neuen stattgegeben und Assange daraufhin formal erneut verhaftet. Die Vorsitzende Richterin Vanessa Bareitsa erklärte zudem, die neu hinzugekommenen Punkte nicht aus dem Prozess ausklammern zu wollen. Die Verteidigung hätte ganz im Sinne der US-Anklage und unter Gefährdung ihres Mandanten um mehr Zeit bitten sollen. Zu diesem juristischen Winkelzug der Anklage erklärte Verteidiger Mark Summers, dass zunächst unklar gewesen sei, was sich damit ändere. Dies habe sich erst am 21. August mit Offenlegung des Inhalts geändert und bedeute, selbst wenn das US-Gericht die bestehenden Manning-Vorwürfe in ihrer Gesamtheit zurückweist, kann Herr Assange allein für dieses Verhalten ausgeliefert und möglicherweise verurteilt werden. Und das ist eine durchschlagende und neue Entwicklung in diesem Fall, wie es vom Portal Defend WikiLeaks wiedergegeben wurde. Zudem gäbe es jetzt weitere Anschuldigungen, darunter der Vorwurf, einen Whistleblower, Edward Snowden, dabei unterstützt zu haben, sich der Verhaftung zu entziehen. Die Verteidigung ist jetzt gezwungen, sich diesen Vorwürfen ohne Vorbereitung oder die Einbringung von entlastenden Beweisen zu stellen. Assange sitzt unterdessen weiter trotz erhöhten Infektionsrisikos wegen eines chronischen Lungenleidens im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Untersuchungshaft fest, beziehungsweise mindestens bis zum 24. September ohne direkten Kontakt zu seinen Anwälten in einem Glaskasten im Gerichtssaal von Old Bailey. In einem Kommentar schreibt Frau Heike Hensel in der Jungen Welt Folgendes: Es sei ein Prozess ohne Recht. Der ohnehin als Justizfarce, so schreibt Frau Hensel, begonnene Prozess gegen den australischen Journalisten Julian Assange in London ist spätestens seit Beginn der Corona-Epidemie zu einem unwürdigen Verfahren verkommen, mit dem sich die britische Justiz einmal mehr in Frage stellt. Vor der am Montag begonnenen Anhörung zu einem Auslieferungsantrag der USA, wo dem 49-Jährigen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, wurde Assange von den britischen Behörden fast vollständig isoliert. Weder sein Vater noch seine Anwälte oder Unterstützer haben ihn seit März dieses Jahres zu Gesicht bekommen. Und obwohl der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks angesichts der Corona-Epidemie zu der Gruppe der Risikopatienten gehört, wurde ihm nach eigenen Aussagen medizinisches Schutzmaterial verweigert, ein Kautionsgesuch der Anwälte wurde abgelehnt. Großbritannien behält Assange also nicht nur in Haft, während zahlreiche Inhaftierte aus gesundheitlichen Gründen entlassen wurden. Das britische Justizsystem gefährdet auch noch fahrlässig Leib und Leben des Journalisten. Dies und die völlig unverhältnismäßigen Haftbedingungen im Hochsicherheitstrakt zeigen den politischen Charakter des Verfahrens. Dieser Prozess ist weder fair noch frei, sondern Teil eines Kreuzzugs gegen den investigativen Journalismus. Eine Auslieferung von Assange an die USA würde einen Präzedenzfall schaffen, der die Pressefreiheit weltweit nachhaltig einschränken würde. Daher hatten mehr als 160 Anwälte und Juristen recht, als sie unlängst in einem Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson einen Schauprozess beklagten und die sofortige Haftentlassung Assanges forderten. Dass eine Auslieferung an die Trump-Führung angesichts der drohenden Haft von 175 Jahren für 18 weitgehend konstruierte Anklagepunkte oder gar der Todesstrafe nicht von vornherein ausgeschlossen wurde, ist gleichsam ein Indiz für den Niedergang politischer Werte westlicher Staaten wie für ihre Doppelzüngigkeit. Auch in Berlin ist die offensichtlich willkürliche Erweiterung der Anklage gegen Assange kritiklos hingenommen worden. Mehr noch, die Aufforderung des UN-Sonderberichterstatters über Folter, Nils Melzer, Vorwürfe der Misshandlung Assange in Haft zu untersuchen, wurde in London, Berlin und von anderen beteiligten Regierungen geflissentlich übergangen. Damit werden nicht nur der Zivilpakt von 1966 und die Europäische Menschenrechtskonvention, sondern auch die Anti-Folter-Konvention verletzt. Die extraterritoriale Verfolgung durch die US-Behörden muss von der Bundesregierung und der EU zurückgewiesen werden. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustands eines Angeklagten muss die EU erst recht auf eine humanitäre Lösung drängen. Denn was im Fall Nawalny möglich ist, muss auch im Fall von Assange ermöglicht werden. Eine Nachricht aus Deutschland. Oberndorf, der Gründer des Waffenkonzerns Heckler & Koch, ist tief in Nazi-Verbrechen verstrickt gewesen. Wie Recherchen von Bild am Sonntag ergaben, ließ der Ingenieur Edmund Heckler als Leiter einer Panzerfaustfabrik im sächsischen Tauscha auch Zwangsarbeiter unter schlimmsten Bedingungen schuften. Die Zeitung beruft sich auf Archivalien, in denen Zeitzeugen von grausamer Behandlung mit Todesfolgen berichteten. Das NSDAP-Mitglied floh nach dem Krieg in den Schwarzwald, wo er 1949 zusammen mit zwei anderen Ingenieuren Heckler und Koch gründete. Die Firma ist langjähriger Lieferant der Bundeswehr. Thema Kriegsgefahr. Die NATO startet ein Großmanöver in Georgien. Vaziani. Georgien hat am Montag umfangreiche gemeinsame Militärmanöver mit der NATO gestartet. An der bis zum 18. September dauernden Großübung Noble Partner auf den Militärstützpunkten Vaziani und Camp Norio in der Nähe der Hauptstadt Tbilisi nehmen rund 2800 Soldaten aus den USA, Frankreich, Großbritannien und Polen teil. Die frühere Sowjetrepublik strebt seit Jahren eine Mitgliedschaft in dem westlichen Kriegsbündnis an. Regierungschef Georgi Gacharia bezeichnete die Manöver als wichtigsten Teil der Bemühungen Georgiens um eine NATO-Mitgliedschaft. Bleiben wir beim Thema Krieg und Kriegsgefahr. Stuttgart. Das in Stuttgart stationierte Kommando der US-Streitkräfte für Afrika, AFRICOM, hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben 46 Luftangriffe auf Ziele in Afrika angeordnet. Die Angriffe konzentrierten sich auf die somalische Terrormiliz Al-Shabaab. Das sagte General Stephen Townsend, Kommandeur der US-Truppen in Afrika, den Stuttgarter Nachrichten am vergangenen Dienstag. Die US-Streitkräfte schlügen nur zu, wenn sie gewisse Typen ausfindig machen würden, versicherte Townsend. Was wir ganz bestimmt nicht versuchen, ist eine Friedenslösung in Somalia durch Drohnenschläge zu erwirken. Der General nannte die Zahl der Einsätze von Kampfdrohnen in Afrika niedrig. Als ich den Islamischen Staat im Irak und Syrien bekämpfte, habe ich täglich 46 solcher Schläge geführt. Hier sind es 46 in fast 9 Monaten. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Juli den Abzug von AFRICOM aus Deutschland angeordnet. Dazu sagte Townsend: Es gibt noch keine Entscheidungen, außer dass wir Stuttgart verlassen sollen. Thema Antisemitismus während der Corona-Krise. Angepöbelt beim Spaziergang oder in Videokonferenzen attackiert. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus veröffentlicht erstmals Zahlen zum Antisemitismus mit Corona-Bezug. Berlin. Seit Beginn der Corona-Krise grassieren antisemitische Verschwörungserzählungen im Netz genauso wie in deutschen Wohnzimmern. Welche Bedrohung das für jüdische und jüdisch gelesene Personen in Berlin darstellt, erfasst die Recherche und Informationsstelle Antisemitismus Berlin vom RIAS Berlin. Sie hat seit März 75 antisemitische Vorfälle mit explizitem Corona-Bezug in der Hauptstadt dokumentiert. Die Zahlen liegen der Berliner Zeitung exklusiv vor. 34 Mal listen die Antisemitismusforscher verletzendes Verhalten auf. Darunter fallen Vorfälle wie jener am 22. April in Neukölln, als ein Unbekannter auf eine Person mit einem Beutel mit Davidstern zeigte und sagte: "Die waren das mit dem Virus." Oder als Unbekannter am 31. Mai einen jüdischen Mann mit seiner Ehefrau beim Spaziergang im Wedding ansprechen: "Schämt ihr euch nicht, was ihr veranstaltet habt, ihr Juden?" Im Netz haben Antisemiten offenbar neue Formen der Diskriminierung und Störung gefunden. Wir hatten zum ersten Mal Zoom-Bombings, sagte RIAS-Projektleiter Benjamin Steinitz der Berliner Zeitung. Zoom ist eine Videokonferenzplattform. Im April seien dort immer wieder digitale Veranstaltungen jüdischer oder israelischer Organisationen von Unbekannten gekapert und mit antisemitischen und pornografischen Bildern geflutet worden. Das sei besonders verunsichernd, so Steinitz, weil sich mit Beginn der Corona-Einschränkungen auch das jüdische Leben verstärkt ins Digitale verlagert hat. 25 Versammlungen mit Corona-Bezug schätzt RIAS als antisemitisch ein. Darunter die von März bis Juli wöchentlich abgehaltenen sogenannten Hygienedemos sowie die Querdenker-Demonstrationen im August. Wir haben zwischen dem 28. März und 30. August auf jeder Veranstaltung antisemitische Äußerungen dokumentiert, in Form von Wortbeiträgen, Plakaten oder T-Shirts, so Steinitz. Die Sichtbarkeit von Verschwörungsmythen sei dort sehr hoch, die Übergänge hin zu antisemitischen Positionen fließend. Drogenkonsum in Deutschland. Die Deutschen koksen wie verrückt. Der Lagebericht zur Drogenkriminalität zeigt, dass Kontrollen zwar wirken, doch Handel und Konsum von illegalen Drogen ungebrochen florieren. Die Debatte um legales Cannabis ist auch im BKA angekommen. Berlin. Zum 9. Mal in Folge steigt die Zahl der Rauschgiftdelikte in Deutschland an. Das geht aus dem neuesten Lagebericht hervor, den der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, am Dienstag gemeinsam mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig von der CSU, vorgestellt hat. Die Zunahme von 30.662 auf 359.747 Delikte liegt mit 2,6% im Vergleich zum Vorjahr zwar im niedrigen einstelligen Bereich. Doch zwischen den Drogen gibt es erhebliche Unterschiede. Besonders auffällig sind die Delikte im Zusammenhang mit Kokain. Diese haben um ganze 12,2% zugenommen. Wir stellen fest, dass Kokain keine Elite-Droge mehr ist, konstatierte Münch. Kokain sei mittlerweile überall verfügbar. Es komme zu einem großen Teil über den Seeweg nach Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden 10 Tonnen davon in Deutschland sichergestellt. Der größte Fund im Hamburger Hafen umfasste 4,5 Tonnen. Als Handelsplatz für die verschiedenen Rauschgifte hat sich vor allem das Darknet etabliert. Ebenfalls auffällig ist die Herkunft der Tatverdächtigen im Zusammenhang mit Kokainhandel. 57% sind ausländischer Herkunft. Bei Amphetaminen und Cannabis hingegen wird die überwiegende Mehrheit von deutschen Tatverdächtigen gehandelt. BKA-Chef Münch geht davon aus, dass die hohen Deliktzahlen nicht nur auf mehr Kontrollen zurückzuführen sind, sondern auch auf mehr Konsumenten. Auch in Berlin ist das Kokainproblem virulent. Das geht durch alle Bevölkerungsschichten, berichtet Daniel Kretschmer. Der ist Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, BDK. Er plädiert dafür, den Konsum von Kokain zu entkriminalisieren. Der Konsument ist Opfer seiner Sucht. Da gibt es andere Möglichkeiten, als mit dem Strafrecht zu agieren, sagt er. Vielmehr sollte man bei den Schmugglern und Produzenten ansetzen. Dann gibt es hier in einem umfassenden Bericht der Berliner Zeitung eine Statistik. Rauschgiftdelikte nach Drogenarten. Die mit Cannabis in Zusammenhang gebrachten Rauschgiftdelikte betragen 217.929. Mit Amphetamin 39.607. Sonstige Betäubungsmittel 27.821. Kokain 20.107. Ecstasy 11.653. Heroin relativ niedrig, 10.961. Und an letzter Stelle dieser Kriminalitätshitparade ist Crystal Meth mit 9.960 Drogendelikten. Eine Strategie, die der Drogenbeauftragte Ludwig nicht gutiert. Sie macht deutlich, dass es ihr nicht um Kleinkriminalität, sondern um die organisierte Kriminalität gehe. Deshalb wolle sie beim Konzept von Prävention und Repression noch eine Schippe drauflegen. Bisher habe das Konzept geholfen, die Droge Crystal Meth einzudämmen. Wie groß das Problem ist, zeigt die Verfügbarkeit von Kokain während der Corona-Krise. Wir haben keine Knappheit festgestellt, sagt Münch. Heino Stöver, Professor für Suchtforschung in Frankfurt am Main, beschreibt das Problem drastischer. Das Angebot an Kokain ist so groß, dass weder eine Pandemie noch emsige Polizeiarbeit als preisregulativ wirkt. Stöver arbeitet mit der Berliner Drogenberatung zusammen. Warum gerade Kokain so populär ist, erklärt er mit dem Image der Droge. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Dazu sind leistungssteigernde Drogen gefragt. Crystal Meth beschreibt Stöver als Kokain für Arme. Legale Drogen wie Tabak und Alkohol hingegen seien gerade bei jungen Leuten out. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Der Tag ist alles außergewöhnlich und leider gibt's auch kein Problem. Ich seh mir heute verdammt ähnlich und irgendwie find ich das auch schön. Es hat genau die richtige Kühle aus einem Guss und bewundernswert. Es ist die Stille der Gefühle, ein lauer Sommer, der durch mich fährt. Ein lauer Sommer, der durch mich fährt. Und du denkst, dein Herz schwappt über, fühlt sich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendste Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. An dem Tag, wenn du kommst, wird's regnen. Der Frühling in mir bricht sich die Bahn. Du wirst mit Zauber mir begegnen. Und auf Verdacht lass ich das Licht schon mal an. Und du denkst, dein Herz schwappt über, fühlt sich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendste Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. Und du denkst, dein Herz schwappt über, fühlt sich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die tausendste Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. Es schiebt an alles leicht, es schiebt an alles weit. Es weckt in dir dein Lebenselixier, es schiebt dich an ganz leicht. Und du denkst, dein Herz schwappt über, fühlt sich voll.

für dich, für immer und dich. Ich lache für dich, weil für dich. Ich regne und ich schein für dich. Versetz die ganze Welt für dich. Für dich, für immer und dich. Für dich und immer für dich. Egal wie du dich nennst, egal wo du heute pennst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen für dich. Immer für dich, für immer und dich. Ich rede für dich, schweig für dich. Ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich. Und dich. Für dich und immer für dich. Egal wie du mich nennst, egal wo du heute pennst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen. Für dich und immer für dich. Und mich. Der Film, den ich heute im Niemandsland empfehlen möchte, heißt Sorry We Missed You, ein Filmdrama von Ken Loach. Sorry We Missed You wurde am 16. Mai 2019 im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes zum ersten Mal vorgeführt und konkurrierte auch im Wettbewerb um die Goldene Palme. Bei Ken Loach weiß man ja, hier wird die Arbeiterklasse verteidigt. Ausbeutung und Demütigung der Menschen, die arbeiten, werden hier denunziert, gezeigt und es wird gezeigt, wie ein System, das die Menschen immer mehr ausbeutet und prekarisiert, funktioniert. Und es werden die Repräsentanten dieses Systems gezeigt. Ein paar technische Angaben zum Film Sorry We Missed You. Originalsprache Englisch, Erscheinungsjahr 2019. Der Film dauert 101 Minuten. Regie führt, wie gesagt, Ken Loach. Das Drehbuch stammt von Herrn Paul Leverty. Und es gibt eine großartige Besetzung mit Chris Hitchin, der ist der Ricky Turner im Film, Debbie Honeywood, die ist die Abby Turner, dann in den Rollen der Kinder, Rhys Stone als Sepp und Katie Proctor als Lisa Jane. Ein paar Worte zur Handlung. Rick Turner und seine Familie kämpfen gegen die Folgen der Finanzkrise des Jahres 2008. Die Familie hat Schulden und als der Vater einen neuen Job als Paketbote bekommt, bietet sich ihnen endlich die Chance, die Misere zu beenden. Er will ein Franchise als selbstständiger Fahrer betreiben und hofft hierdurch, ein wenig von seiner Unabhängigkeit zurückzuerlangen. Doch die Bedingungen in der schönen neuen Arbeitswelt sind gnadenlos. Er muss 6 Tage die Woche und 14 Stunden pro Tag unterwegs sein. Für den neuen Van, also den kleinen Lieferwagen, den er für seine Arbeit braucht, muss das Auto seiner Frau Abby verkauft werden. Rickys neuer Job ist härter als gedacht, aber auch die Arbeit seiner Frau Abby als Krankenschwester ist nicht einfach, sodass das Familienleben darunter leidet. You know, mate, I've done it. Concreting, plumbing. Is that you too? I've done it all. So why'd you give it up? It's just gone from job to job. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now, and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? Hi, Rosie. Wake up. Dad'll go mental if you miss school again. Now, if you don't move, then you're going to get a ticket. Oh, Rosie. You're feeling about that laugh. You don't work for us, you work with us. So you're on a contract, I get paid for the visits. Keep this happy. Scan it. Ah, yes! They track every parcel, don't they? To the front door and the back door. Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. Fucking hell! The dog round there with massive teeth, I think it's took a chunk out of my arse. This decides who lives and who dies. You were storm. It wasn't me, it was your mum. Regie führt Ken Loach. Das Drehbuch stammt von Paul Leverty. Gegenüber dem Filmdienst erklärte Loach, die Art und Weise, wie sich die Arbeit verändert hat, sei ungerecht. Früher hätten die Menschen einen Job gehabt, der sicher war, mit Kündigungsschutz und Gehältern, die ausreichten, um eine Familie zu ernähren. Das habe sich jedoch entscheidend verändert. Arbeit ist prekär geworden. Es gibt keine Garantie mehr, ob man morgen noch einen Job hat oder nicht. Die Gehälter sind gesunken, man weiß nicht mehr, ob man in der nächsten Woche noch dasselbe verdient. Ich habe schon alles gemacht. Betonieren, Klempnern. Das seid ihr zwei? Echt alles. Es geht in Ken Loach, Sorry We Miss You, um eine Familie, die in Not gerät, die sich aber wehrt und ihr Bestes tut. Doch am Ende ist der Vater ein Gefangener in seinem eigenen Lastwagen. Sie hätten eine Geschichte erzählen wollen, die vielen Menschen zustößt und keine extreme Geschichte, so Loach. Denn was sie beschreiben, passiere Millionen von Familien. Zitat Loach: In Großbritannien leben 14 Millionen Menschen in Armut, darunter 4 Millionen Kinder. 1,5 Millionen Menschen sind mittellos. Sie haben nicht die Möglichkeit, sich Lebensmittel oder ein Dach über dem Kopf zu leisten. Der Filmtitel auf Deutsch, Wir haben sie leider nicht angetroffen, Sorry We Missed You, bezieht sich auf die Benachrichtigungskarte, die der Paketbote nach einem nicht erfolgreichen Zustellversuch beim Kunden einwirft. Ein paar Worte zur Rezeption und zur Kritik. Der Film stieß bislang auf die Zustimmung von 88% aller Kritiker bei Rotten Tomatoes und erreichte hierbei eine durchschnittliche Bewertung von 7,8 der möglichen 10 Punkte. In der bei Screen veröffentlichten Kritikerumfrage zu den Festivalbeiträgen in Cannes erhielt er 2,5 von 4 möglichen Punkten. Andreas Busche vom Tagesspiegel schreibt, Ken Loachs Film über den Überlebenskampf einer Familie aus der unteren Mittelschicht gehöre zu seinen schönsten Arbeiten der letzten Zeit. Unaufgeregt und frei von Klassenpathos erzählt Loach mit poröser Menschlichkeit, die sich allein dank emphatischer Alltagsbeobachtungen einstellt. Es gibt keine Krisen zu bewältigen, der Alltag selbst ist eine einzige Krisensituation. Das Geld reicht in dem Doppelverdienerhaushalt kaum aus, um über die Runden zu kommen. Wie gesagt, ich rate Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich diesen Film unbedingt anzusehen. Es geht um ein gnadenloses, perfides Ausbeutungssystem. Es geht um die sogenannte Gig-Economy. Mit größter Genauigkeit beschreibt Loach die Strukturen dieser modernen Gig-Economy, bei der Arbeitnehmern die Vorzüge der Selbstständigkeit vorgegaukelt werden, die jedoch in Wirklichkeit zu einer Reduzierung von Sozialstandards und Arbeitsrechten führt. Im neoliberalen Streben nach ständiger Optimierung und Einsparung schildert der Film sehr anschaulich, wie von den Bossen alle Mittel angewandt werden, um Arbeitnehmer zu benachteiligen, so die mobile Krankenschwester Abby, die etwa nicht nach Stunden bezahlt wird, sondern pro Patienten. Ich habe schon alles gemacht. Betonieren, Klempnern. Das seid ihr zwei? Echt alles. Man hat immer einen Nacken, klar, oder? Vorwärts, aber ich laufe die Zeit davon. Los geht's. Ich wäre gern selbstständig. Mein eigener Boss. Stellen wir gleich zu Anfang ein paar Dinge klar. Hi, Rosie. Wach auf. Der dreht durch, wenn du wieder nicht in die Schule gehst. Wenn sie sich weigern, dann bekommen sie einen Strafzettel. Oh, Rosie. Das ist doch jetzt nicht wahr. Sie arbeiten nicht für uns, sie arbeiten mit uns. Es geht nicht auf Zeit. Ich werde pro Visite abgerechnet. Los, scannen, scannen! Halt still! Gescannt! Ja, die können jede Sendung verfolgen. Du kannst es sogar in die Gartenlaube legen und die wissen, wo es ist. Verfluchte Scheiße! Da hinten ist so ein Köter mit Riesenzähnen. Ich glaube, der hat mir ein Stück von meinem Hintern rausgebissen. Das entscheidet, wer überlebt und wer nicht. Päckchen für Mr. Campbell? Nee, für Campbell nicht. Ich werde erst bezahlt, als zugestellt ist. Warst du auf den Bahngleisen und auf den Dächern damit? Andernfalls endest du so wie... Naja, ich weiß auch nicht. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird. Das macht nochmal 100 Pfund Bußgeld und eine Verwarnung. Aber heute ist mein Abend mit der Familie. Und heute war so viel extra. Und ich will Ihnen eins sagen, nicht mit meiner Familie. Danke für den tollen Tag. Herr, über Ihr eigenes Schicksal, Ricky. Sind Sie dabei? Ja. Hallo, da musst du echt hart sein. Verstehst du, mein Junge? Ja, ja, wenn du meinst. Oh, verdammt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's schon wieder für heute. Niemandsland verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche, ein schönes Wochenende, das kommen wird. Und bleiben Sie gesund und hören Sie Niemandsland auch im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, adeo, tschüss. escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Historische Schaltkreise 12, zweiter Teil. Willkommen im globalen Seuchenchaos. Bienvenue, welcome, bienvenidas, bienvenidos. Es ist kostenlos.